Karte. Klingend. Klänge. ¿Alguna vez te diste cuenta que Halle es una ciudad vertical? Halle. Halle. Eine Klangkarte von Halle. Radio. Halle. Radio. Halle. Experimental. Radio Corax. Gastkünstlerin. Sol Risa. Schließen Sie Ihre Augen und hören Sie, wie sich der Raum öffnet. Halleklangkarte.com.